Der zweite Teil von Der gestohlene Traum steht am kommenden Mittwoch, den 28. Oktober, auf unserem Programm. Weitere Informationen und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. So, freie Stückwahl. Die Gage beträgt 0 Euro. Der ARD Online Award 2015. Wählen Sie Ihren Favoriten für den Publikumspreis der ARD Hörspieltage. Anklicken, anhören, abstimmen. Bis zum 14. November stehen die besten aktuellen Hörspielproduktionen im Netz. Live können Sie natürlich auch dabei sein. Bei den ARD Hörspieltagen. Stundenlang, tagelang, nächtelang. Vom 11. bis 15. November im ZKM und in der HFG Karlsruhe. D'accord, merci. Informationen zum ARD Online Award sowie zu Programm und Livestreams im Internet. radio.ard.de. Oh, verstehst du das? Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier